gehört alles, was in der Nacht und am Tag ruht. Und er ist der Allhörende und Allwissende. Sag, sollte ich einen anderen zum Schutzherrn nehmen als Allah, den Erschaffer der Himmel und der Erde, der Speise gibt, während ihm selbst keine Speise gegeben wird? Sag, mir ist befohlen worden, der Erste zu sein, der sich Allah ergibt, und gehöre ja nicht zu den Götzendienern. Sag, gewiss, ich fürchte, wenn ich mich meinem Herrn widersetze, die Strafe eines gewaltigen Tages. Von wem sie an jenem Tag abgewendet wird, dessen hat er sich wirklich erbarmt, und das ist der deutliche Erfolg. Wenn Allah dir Unheil widerfahren lässt, so kann es keiner hinwegnehmen außer ihm. Und wenn er dir etwas Gutes widerfahren lässt, so hat er zu allem die Macht. Er ist der Bezwinger über seinen Dienern und er ist der Allweise und Allkundige. Sag, welches ist das größte Zeugnis? Sag Allah, er ist Zeuge zwischen mir und euch. Und dieser Koran ist mir eingegeben worden, damit ich euch und jeden, den er erreicht, mit ihm warne. Wollt ihr denn wahrlich bezeugen, dass es neben Allah andere Götter gibt? Sag, ich bezeuge es nicht. Sag, es ist nur ein einziger Gott, und ich sage mich von dem los, was ihr ihm beigesellt. Diejenigen, denen wir die Schrift gegeben haben, kennen ihn, wie sie ihre Söhne kennen. Es sind diejenigen, die sich selbst verloren haben, denn sie glauben nicht. Und wer ist ungerechter, als wer gegen Allah eine Lüge ersinnt oder seine Zeichen für Lüge erklärt? Gewiss, den Ungerechten wird es nicht wohlergehen. Und an dem Tag, da wir sie alle versammeln, und dann werden wir zu denen, die Allah etwas beigesellt hatten, sagen, wo sind nun eure Teilhabe, die ihr stets angegeben habt? Dann wird ihre Ausrede nur sein, dass sie sagen, bei Allah, unserem Herrn, wir waren keine Götzendiener. Schau, wie sie gegen sich selbst lügen und wie ihnen das entschwunden ist, was sie zu ersinnen pflegten. Und unter ihnen gibt es manche, die dir zuhören. Aber wir haben auf ihre Herzen Hüllen gelegt, so dass sie ihn nicht verstehen, und in ihre Ohren Schwerhörigkeit. Und wenn sie jedes Zeichen sehen, glaubten sie nicht daran. Wenn sie zu dir kommen, um mit dir zu streiten, sagen diejenigen, die ungläubig sind, das sind nur Fabeln der Früheren. Sie verbieten es anderen und halten sich selbst davon fern. Sie vernichten nur sich selbst, ohne zu merken. Und wenn du sehen würdest, wie sie vor das Höllenfeuer gestellt werden, dann werden sie sagen, oh, würden wir doch zurückgebracht werden, wir würden dann nicht die Zeichen unseres Herrn für Lüge erklären, sondern würden zu den Gläubigen gehören. Nein, vielmehr hat sich ihnen offenkundig gezeigt, was sie zuvor zu verbergen pflegten. Und wenn sie zurückgebracht würden, würden sie doch wieder zu dem zurückkehren, was ihnen verboten wurde. Sie sind wahrlich Lügner. Und sie sagen, es gibt nur unser diesseitiges Leben, und wir werden nicht auferweckt. Und wenn du sehen würdest, wie sie vor ihren Herrn gestellt werden, er wird sagen, ist dies nicht die Wahrheit? Sie sagen, ja doch, bei unserem Herrn. Er wird sagen, kostet nun die Strafe dafür, dass ihr stets ungläubig wart. Verloren sind diejenigen, die die Begegnung mit Allah für Lüge erklären, so dass, wenn die Stunde plötzlich über sie kommt, sie sagen, o, welch gramvolle Reue für uns, wegen dessen, was wir hinsichtlich ihrer vernachlässigt haben. Sie tragen ihre Last auf ihren Rücken. Wie übel ist das, was sie an Last auf sich nehmen. Das diesseitige Leben ist nur Spiel und Zerstreuung. Die jenseitige Wohnstätte ist für diejenigen, die gottesfürchtig sind, wahrlich besser. Begreift ihr denn nicht? Wir wissen wohl, dass dich das, was sie sagen, in der Tat traurig macht. Aber nicht dich bezichtigen sie in Wirklichkeit der Lüge, sondern die Zeichen Allahs verleugnen diese Ungerechten. Ja, bereits vor dir wurden Gesandte der Lüge bezichtigt. Und da ertrugen sie standhaft, dass sie der Lüge bezichtigt wurden und dass ihnen Leid zugefügt wurde, bis unsere Hilfe zu ihnen kam. Es gibt nichts, was Allahs Worte abändern könnte. Dir ist ja bereits Kunde von den Gesandten zugekommen. Und wenn dir ihre Ablehnung schwer zusetzt, dann selbst wenn du einen Gang in die Erde oder eine Leiter in den Himmel ausfindig machen kannst und ihnen dann ein Zeichen bringen kannst. Und wenn Allah gewollt hätte, hätte er sie wahrlich unter der Rechtsleitung zusammengeführt. Gehöre also ja nicht zu den Toren.